Park Bong-ju, Vorsitzender des Ministerkabinetts der DVJK, informierte sich im der Hunger Erzbergwerk der Heroischen Jugend, im Bergwerk Pyongyang und im vereinzelten Erzbergwerk Gomdok über den Stand der Produktion. Bei der Besichtigung der Bergwerke und Betriebe im Gebiet Gomdok gratulierte er den Funktionären und Arbeitern zu ihrem Erfolg in der Produktion und betonte, dass sie im 200-Tage-Kampf der Treue für die Schlagung der Bresche bei der Durchsetzung der 5-Jahre-Strategie für die Entwicklung der staatlichen Wirtschaft die ehrenhaften Sieger werden sollten. Ferner besuchte der Regierungschef das Vereinigte Wärmekraftwerk Pyongyang und das Bergwerk Sangnong.